Rough Kick Drama 124 Part 2 und wir machen direkt weiter mit dem Royal Rumble und mit Entrance Nummer 8. Wir hatten gerade John Morrison und seine Aktion da besprochen und als nächstes kam Yoshi Tatsu rein, Thomas. Als Entrance Nummer 8. Und nach 9 Minuten und 49 Sekunden. Ja, da lässt sich nicht viel zu sagen. Zu dem Yoshi und danach Tatsu. Kam dann nach über 2 Minuten Zeit dazwischen Husky Harris. Mhm. Und dann kam Chavo Guerrero als Babyface. Ja, und der hat dann mehrere Male den Three Amigo versucht durchzubringen. Hat immer nur 2 geschafft und dann letztlich, ich weiß nicht genau an wem war es. Ted DiBiase. Und Ted DiBiase alle 3 geschafft und hat dann nochmal nach oben gezeigt. Und diesen Eddie Guerrero-Tanz gezeigt. Genau. Und da gab es dann Jubel. Ja, und dann war auch schon bald wieder raus. Mehr genau, weil dann kam Mark Henry. Ja, Mark Henry. Und der hat dann Chavo Guerrero rausgeschmissen. Mhm. Dann kam JTG. Ja, Moment. Und dann hat Mark Henry auch noch mit Clothesline Yoshitatsu rausgeschmissen. Und dann kam JTG. Ja. Und der hat den Preis gewonnen für denjenigen, der am schnellsten zum Ring gerannt ist. Ja. Und nach JTG kam Michael McGillicuddy. Mhm. Da war es dann 17 Minuten und 26. Und der hat JTG über das oberste Seil gedropkickt und dann ist JTG sehr schnell wieder rausgeschmissen. Mhm. Dann haben Harris und McGillicuddy Ted DiBiase per Backdrop rausgeschmissen. Und dann kam wer rein? Chris Masters. Da war er mal wieder. Sieht man noch nicht allzu oft. Außer wieder mal über SmackDown. Dann kam ein weiteres New Nexus-Mitglied, The Core-Mitglied, David Otunga. Mhm. Das war dann übrigens auch die Zeit, als welche Mitglieder waren es? Ich glaube, die von der New Nexus. Die standen dann im Ring genau. Und haben alle, die neu reinkamen, wieder eliminiert, ganz schnell. Nee, das kam noch nicht. Jetzt wurde erstmal von... Das kam. Nee, erstmal, es waren ja auch einige Leute drin. Erstmal hat Punk Daniel Bryan rausgeschmissen. Und dann hat Punk Chris Masters rausgeschmissen. Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo Otunga, Punk, Harris und McGillicuddy zu viert im Ring waren. Und dann haben sie Morrison jetzt rausgeschmissen, bei 21 Minuten 23. Otunga ist auch doch New Nexus, ich hatte Core gesagt, das ist falsch. New Nexus. Genau, und jetzt sind die 4 neuen Nexus-Mitglieder nur noch allein mit Mark Henry im Ring, der noch im Ring ist. Und dann schaffen sie es zusammen auch, ihn rauszuschmeißen. Und dann kam so eine komische Sequenz jetzt. Dann kam eine relativ lange Sequenz. Was ich aber recht gut fand, wo diese New Nexus-Mitglieder, alle Leute, die dann immer wieder neu reinkommen, relativ schnell wieder rausgeschmissen haben. Genau, und dann passierte nichts im Ring, dann haben sie einfach nur gewartet. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass das so ähnlich wie im letzten Jahr auch mal war, dass CM Punk dann mitten im Royal Rumble einfach ein Promo hält. Das hat er ja im letzten Jahr gemacht. Wir haben ein paar Gesten, genau, so ein bisschen zum Himmel geguckt, so. Genau. Also der erste, den wir rausgeschmissen haben, war Tyler Rex. Ja. Das stellt kein großes Problem dar. Wladimir Kozlov, da brauchten sie schon ein bisschen mehr. Weil Wladimir Kozlov hätte man ja denken können, vielleicht gewinnt er den Royal Rumble, weil manche halt bei der Raw-Sendung vorher gesehen, dass er es nicht geschafft hat, nach so einer Clothesline über das oberste Seil aus dem Ring zu fallen. Da hat er ja 3-4 Versuche gehabt. Das war ja so einer der peinlichen Raw-Momente. Und da hätte man ja meinen können, wenn er es nicht schafft, über das oberste Ring rauszufallen, gewinnt er vielleicht den Royal Rumble. So, R-Truth stellte dann auch kein Problem da. Dann kam aber die erste Überraschung des Rumbles, eine Rückkehr. Nicht von Triple H. Interessant, dass R-Truth im Rumble ist, obwohl er in der Veranstaltung ja das Dark Match gegen... Zack Ryder? Nee, Kurt Hawkins. Genau, ich glaube, Kurt Hawkins war es. Ja, war es. Nee, für komisch finde ich das nicht. Ich finde ja komisch, dass er im Dark Match ist. R-Truth ist ja schon jemand, der... Ich finde es komisch, dass er 2 Matches hat, weil ich hätte erwartet, weil ja David Hart Smith und wer war es noch ein zweiter, aus dem Rumble wieder rausgeflogen sind, dass man die dann ins Dark Match setzt, statt Leute, die später wieder im Dark Match auftauchen. Jimmy also und Jey Uso waren auch nicht im Rumble. Genau. R-Truth hat gegen Kurt Hawkins im Dark Match gewonnen. Ja. Naja, und ja, dann kam die erste Überraschung des Abends, die erste Rückkehr, allerdings nicht Triple H oder so eine große Nummer, sondern dann The Great Khali. Ja, und mit dem hatte man dann schon ein bisschen mehr Arbeit, allerdings kam als nächster Entrance dann auch das fünfte. Ja, Moment, Moment. Ja, Thomas. Erstmal hat ja der Great Khali den Harris rausgeschmissen, ja. Sodass Nexus jetzt einer weniger war. Ja, und dann kam das fünfte Nexus, New Nexus Mitglied Mason Ryan, das ist ja halt dieser große, muskulöse, der so ein bisschen an Batista erinnert, und er konnte Great Khali dann noch eliminieren. Genau, und das war ziemlich furchtbar zwischen den beiden. Das finde ich nicht. Das finde ich schon recht speckig. Oh, wenn sie da ein Match draus machen, das wird eine Katastrophe. Da werden sie kein Match draus machen. Das wird eine Katastrophe. Nee, da werden sie kein Match draus machen. Das wird eine Katastrophe. Da werden sie kein Match draus machen. Warum sollen die da ein Match draus machen? Weil es eine Katastrophe wird. Und als nächster kam dann Booker T. Der durfte so seine Standard... King Booker kam dann. Nein, der King Booker Name, der war vor einigen Jahren. Er heißt Booker T, das wird da auch so drinstehen. Und kam King Sheamus denn dazu? Und jetzt gibt es hier schon wieder komische Zeichen. Booker T. Gibt es hier komische Zeichen? Jetzt wissen sie nämlich nicht, wie sie die DVD ausschalten sollen. Oh, schaltet mal den Fernseher aus, wir nehmen die nachher dann raus. Ja, dann kam Booker T, der durfte so seine Standard Finishing Moves und Signature Moves zeigen. Gegen wen denn zum Beispiel? Ja, gegen die New Nexus Mitglieder. Was hat er denn gegen Ochanga gezeigt? Ja, Thomas, das will keiner genauso wissen. Den X-Kick. Ja, das will doch niemand so genau wissen. Und Bookend auf McGillicuddy. Wurde aber dann trotzdem eliminiert, auch recht schnell. Von wem? Weiß ich nicht, interessiert auch niemand. Ryan. Ist auch scheiße egal. 30 Minuten 59. Bitte mal hier auf die Sprache achten, Herr Kollege. Trotzdem recht egal. So, und da waren die Fans ziemlich böse. Ja, und... wer kam denn da bei 31:35 rein? Wer war denn das? So, die Lage für New Nexus änderte sich dann aber so ein bisschen mit dem nächsten. Great Khali hatte keine Chance, aber John Cena natürlich. Und der hat Ochanga rausgeschmissen. Der hat dann einige Mitglieder erstmal eliminiert. War dann, glaube ich, alleine mit CM Punk im Ring oder so. Genau, Ochanga, Ryan hat er rausgeschmissen und dann Harris und McGillicuddy, und so hat er dann alle bis auf Punk rausgeschmissen. Und dann kam die nächste Überraschung, wir hatten schon leicht drüber spekuliert, ob der nicht vielleicht... Ich habe gesagt ja, du hast gesagt nein. Ja, Hornswoggle. Und ich habe ja gesagt, ja, das machen wir. Und ich habe mir schon Sorgen... Was ist eigentlich mit Finlay? Den gibt es noch. Ich vermute, dass er als Road Agent tätig ist. Viele haben spekuliert, dass er auf der Europatour in England dann antritt, aber hat er wohl auch nicht gemacht. Vielleicht ist er einfach vom Alter her, dass er sagt, ich will mir das nicht mehr antun. Als Hornswoggle in den Ring kam, habe ich mir große Sorgen gemacht, weil die müssen ja übers oberste Seil. Und ich dachte, oh je, wenn sie den auch übers oberste Seil, für den wird es aufgrund der Größe richtig gefährlich. Der kann sich da richtig was beibrechen. Aber das haben sie dann einigermaßen geschickt gelöst. Nee, da habe ich mir keine Sorgen drum gemacht. Ja, Cena kann natürlich keinen Hornswoggle angreifen, also haben die zusammen geteamt und so. Was natürlich blöd ist. Und haben Signature Moves von John Cena hat Hornswoggle dann nachgemacht oder mitgemacht. Dass die nicht zusammen teamen, ist natürlich ein bisschen blöd, weil ausgerechnet vorher natürlich als Nexus die ganze Zeit zusammengearbeitet hat Jerry Lawler sich beschwert, dass es hier jeder gegen jeden ist und dass man nicht zusammenarbeiten darf. Und die Babyfaces haben dasselbe jetzt gemacht. Ja, und dann haben die zusammen Tyson Kidd und Heath Slater eliminiert. Dann kam Kofi Kingston dazu. Gegen den konnte ein Cena in Hornswoggle natürlich nicht antreten. Cena hat dann ein bisschen was mit ihm gemacht, bis dann auch schon Jack Swagger kam. Ja, war's jetzt aber schnell. Jetzt sind wir schon bei 40 Minuten 41. Ja, ich brauche ja nicht jeden Mini-Move hier nacherzählen. Ja, klar. Nee, also dafür sind wir nicht da. Ja, klar. Nein. Ja, sicher. Nee, und dann kam Jack Swagger. Kannst du zu dem noch irgendwas... Der kam bei 40 Minuten 41 rein. Das ist nicht wichtig. Ja, und dann kam Sheamus 2 Minuten später rein. Ja. Das heißt, da haben sie wieder die Zwischenzeit ein bisschen erhöht. Sheamus hat dann auch irgendwann einmal Hornswoggle eliminiert. Und zwar saß Hornswoggle auf der Ecke und es gab dann den Bro-Kick. Und Hornswoggle ist mehr oder weniger elegant rausgefallen. Und vorher hat Hornswoggle noch die Sweet Shin Music, aber nicht Shin mit CH, sondern Shin mit SH. Das sind ja quasi hier die Waden irgendwie, glaube ich. Hat also quasi den Move von Shawn Michaels ein bisschen tiefer angesetzt. Und dann wurde er ja von Sheamus rausgekickt. Das war ganz clever, weil Hornswoggle ist dann irgendwie so hochgeklettert auf die Seile und konnte dann sozusagen über den Ringrand erst da einmal zwischenlanden und von da aus dann runterspringen, sodass ihm da nichts passiert ist. Ja, war mehr oder weniger elegant gelöst. Ja, Rey Mysterio. Und der hat dann Jack Swagger mit 619 und der ist dann rausgeschmissen worden und dann kam Wade Barrett rein. Und dann kam, Überraschung, jemand rein, den wir am Feuer schon mal gesehen haben. Und es war nicht Feuer. Am selben Abend Feuer. Ja, Wade Barrett und dann kam Dolph Ziggler. Genau, weil der hat ja vorher verloren. Noch leicht mitgenommen von dem Match und hatte ja die nächste Chance auf den Titel. Genau, und dann kam schon wieder eine Überraschung. Ja, mehr oder weniger, man hatte ja damit gerechnet. Nee, so große, nicht. Riesige Überraschung gab es an dem Abend eigentlich nicht. Ja, die klar. Größte Überraschung für mich war noch mit Great Khali. Diesel kam rein. Diesel? Wer ist das denn eigentlich? Der hat so die größten Reaktionen bekommen, genau. Finde ich. Kevin Nash. Ja. Haare schwarz gefärbt, nicht mehr die grauen Haare. Damit er jünger aussieht. Und ja, dann ist er reingekommen, wurde stark bejubelt und dann kam Drew McIntyre. Er hat so ein paar Aktionen gezeigt, das sah alles recht, aus. Statisch. Also nicht so dolle. Die Knie sind so gut wie kaputt. Wurde dann später von Wade Barrett eliminiert. Genau, und Rey Mysterio hat den 619 gegen Diesel gezeigt und wurde dafür extrem stark ausgebuht. Zwischendurch kam übrigens noch Alex Riley rein. Erst kam Drew McIntyre. Genau, ja, das hatte ich ja schon gesagt. Erst kam Drew McIntyre rein, dann kam der 619 von Mysterio gegen Diesel und dann kam Alex Riley. Ja, so. Und dann kam übrigens auch Miss raus, um am Kommentatorentisch Platz zu nehmen und mit zu kommentieren, weil ja Alex Riley jetzt dabei war. Ja, genau. Und dann hat Barrett Diesel rausgeschmissen und die Leute haben ziemlich stark gebuht. Später gab es auch noch eine Szene, ich nehme das jetzt vorweg, auch wenn es chronologisch nicht richtig ist, aber wir sind jetzt gerade bei dem halt. Alex Riley, der wurde wohl irgendwie eliminiert, wie er nicht eliminiert werden sollte, denn Alex Riley sollte wohl irgendwie John Cena eliminieren. Da das dann allerdings nicht mehr möglich war, hat man wohl mit Charles Robinson, der war dann wohl kurz Backstage und hat das dann The Miz am Kommentatorentisch überbracht. Die Nachricht hat man das wohl so abgesprochen, dass The Miz dann schnell in den Ring gerannt kam, John Cena rausgeworfen hat und dann mit Alex Riley flüchtete. Genau, Alex Riley sollte eigentlich übers oberste Ringseil geworfen, sich aber dann am obersten Ringseil festhalten und hat wohl das Seil verfehlt. Und ist dann rausgefallen und die Kommentatoren haben dann irgendwann auch gesagt, wo ist denn eigentlich Alex Riley? Das ist auch von der Kamera wohl nicht eingefangen worden. Mir ist auch nicht aufgefallen. Und ich dachte, das ist sowas Ähnliches, was dann aber mit Santino passiert ist, dass er irgendwann unter Seil durch raus ist und dann am Ende wieder reinkommt. Das hatte ich schon gedacht. Zu Diesel sollte man noch sagen, dass es da dann noch diese Konfrontation mit Big Show am Eingang gab. Ja, da hatte sich jemand wohl gedacht, wenn wir den schon so schnell rausschmeißen und die Fans nicht so ganz zufrieden damit sind, dann machen wir jetzt noch so einen kurzen Stare dann und weisen da auf etwas hin, was vielleicht noch kommen könnte. Und Big Show hat dann Ziggler rausgeschmissen? Ja, als 35. Nummer kam Big Show raus. Dann kam diese Sache, die du gerade erzählt hast mit Riley. Cena und Kingston haben dann zusammen Riley rausgeschmissen, obwohl das eigentlich nicht hätte passieren sollen. So, 36, Ezekiel Jackson. Ja, Nummer 37 dann Santino Marella. Vorher wurde noch McIntyre von Big Show rausgeschmissen. Santino und Marella. Ezekiel Jackson hat Big Show wieder rausgeschmissen. Das heißt, da bauen sie wohl irgendwie Ezekiel Jackson gegen Big Show auf. Und dann Santino, das ist ja egal. Santino Marella. Ist schon wichtig, dass Leute rausgeschmissen werden. Ja, das ist jetzt jeder Rauswurf ist jetzt nicht so dramatisch. Doch, natürlich. Santino Marella ist dann während... Am Ende 10 Leute. Santino Marella ist während eines Moves unter das unterste Seil hindurch rausgefallen und ist dann unter den Ring gekrabbelt. Das war ein Kick von Sheamus. Das ist auch schön. 38 und dann war dann Alberto Rio. Da sind wir schon 58 Minuten und 23 Sekunden im Match. Und danach kam direkt Randy Orton. Ja, und als 40, ich hatte dann noch gehofft, dass Triple H jetzt kommt, war es Kane. Ja. Du da noch was zu vermelden, Thomas? Du bist schon bei Kane, so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin jetzt im Moment dabei, dass Orton hat ein RKO an Del Rio, Sheamus und Kingston gezeigt. Und dann hat Orton Kingston rausgeschmissen. Und dann hat Orton per Clothesline Sheamus rausgeschmissen. Dann gab es dieses kurze Cena und Orton Staredown in der Mitte des Rings, wo man im Hintergrund dann das WrestleMania-Zeichen gesehen hat und hat festgestellt, dass es keine Reaktion gab. Und dann haben sie sich wahrscheinlich hoffentlich gedacht, das sieht ja jedenfalls jetzt so aus, dass sie das Match vielleicht dann doch nicht bei WrestleMania machen. Und dann kam jetzt Kane bei 61-28 rein. Da bin ich jetzt wieder bei dir. Ja. Das war schön. Genau. Dann ist Ezekiel Jackson rausgeflogen, weil er gegen Kane vorgehen wollte und Kane hat sich quasi weggeduckt. Dann gab es eine Huacanarana von Rey Mysterio gegen Kane, der dann eliminiert wurde. Dann hat Barrett Rey Mysterio rausgeschmissen. Und dann sah es so aus, Cena und Orton gegen Barrett und Del Rio. Da kam aber dann Alex Riley in den Ring und hat John Cena abgelenkt. Dann ist Mist, was du vorhin erzählt hast, von dem Kommentatorenpult in den Ring gegangen und hat John Cena rausgeschmissen. Da haben einige Fans dann auch gejubelt. Die waren ganz froh, dass John Cena nicht schon wieder gewinnt. Ja, ich auch. Da hatte man jetzt Del Rio und Barrett und Orton. Orton hat Barrett rausgeschmissen. Dann hat Del Rio Orton bei 68 Minuten 39 rausgeschmissen. Und dann hat Del Rio seinen Sieg gefeiert. Aber dann ist noch was passiert. Ja, auf jeden Fall bisher da ein recht unspektakuläres Finish, ohne irgendwie große Versuche, jemanden rauszuschmeißen, ging alles ganz flüssig runter. Del Rio wurde dann zum Sieger ernannt und fing schon an zu feiern. Währenddessen kroch allerdings Santino da unterm Ring hervor, ging wieder in den Ring. Und ich dachte schon, als dann klar wurde, dass der da ja noch nicht draußen ist und einen Angriff mit der Cobra erfolgreich gegen Del Rio durchsetzte, dachte ich schon, das wäre ja jetzt eine Sache, wenn man den gewinnen lässt. Und ich dachte erst, das wäre ja nicht so doll, aber irgendwie, es war schon interessant zu gucken, vor allem, wenn man das noch nicht wusste. Ja, wollte Del Rio dann übers Seil werfen, wurde allerdings dann selber via Konter rübergeschmissen. Genau. Und das Ganze ging dann 69 Minuten und 11 Sekunden. Ja, also der größte Minuspunkt des Rumbles ist ganz klar diese schrecklichen Szenen mit Hornswoggle im Ring. Ja, war doch super. Das mit Santino am Ende finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Das war nochmal ganz nett. Ja, das ist ja ein Ding. Oder nicht? Nö, das fand ich. Ich fand das okay. Also ich fand dieses eine Segment mit Nexus, wo die dann immer einen rausgeschmissen haben. Das fand ich auch sehr gut. Das hat sich ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Ja, das finde ich gar nicht. Ich finde das sehr gut, dass man das auch bei Leuten wie Booker T durchaus durchgesetzt hat und dann nicht mit endete. Ne? Dass man das bei Leuten mit Booker T. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Dass man das bei Leuten wie Booker T halt auch weitergemacht hat und nicht gesagt hat, okay, Booker T, der ist jetzt wieder da, den müssen wir unbedingt länger im Ring lassen, dass man das dann weitergeführt hat. Hätte man aber machen können. Ja, hätte man. Fand ich aber gut so. Ja, Hornswoggle, große Minuspunkt. Ansonsten, der Rumble bekommt von mir 4 Sterne und war okay, aber trotzdem ist das Opening Match für mich Match of the Night. Ich würde dem Rumble, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich 3,5 oder 3,34 so in der Ecke. Ich glaube eher 3,34. Aber ich fand den Opener auch besser. Ja. Das hatte ich noch nie, aber naja, der längste Royal Rumble. Ja. Und die Storyline von TNA mit der sozusagen Rückkehr der Main Event Mafia ist damit dann auch ins Wasser gefallen, weil ja Kevin Nash und Booker T jetzt da nicht dabei sind und Sting hat wohl auch keinen Vertrag bei TNA unterschrieben, sodass Sting auch nicht dabei war. Und es gab ja sogar jetzt einige Gerüchte, als diese Undertaker-Return-Promos bei in den letzten TV-Shows liefen. Das war ja keine Undertaker-Returns-Promos unbedingt. Doch, sind Undertaker Returns Promos. Nein. Ja, klar. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, werden wir ja dann sehen. Das wird mir ja die Sendung der Zukunft zeigen und dann kann man ja urteilen. Einige Leute dachten, das ist wären jetzt Promos für Sting. Was aber Blödsinn ist. Weil Sting hat seinen Vertrag bei TNA auch nicht unterschrieben. Und da ja jetzt die nächste WrestleMania in Atlanta ist, werden natürlich da Atlanta die Heimat der WCW ist und neben Ric Flair Sting da der große Star war, würde das natürlich Sinn machen, wenn Sting vielleicht nochmal sein Karriereende vor 60.000 Fans in Atlanta mit irgendeinem Match, zum Beispiel Undertaker gegen Sting oder so, feiern würde. Aber diese Promos, die die Leute dann interpretiert haben, haben damit auf jeden Fall nichts zu tun. Das wird man erst sehen, wenn es dann soweit ist. Also da Dave Meltzer relativ gute Quellen und Beziehungen direkt in die WWE rein hat, wenn ich das bei ihm lese, dass er sagt, da sagen die WWE-Leute selber, das sind Rückkehr-Promos für den Undertaker und da haben die Leute zu viel reininterpretiert mit ihren Gerüchten, dann glaube ich dem. So, dann machen wir, ja, wie fandst du den Royal Rumble erstmal? Daumen und so? Insgesamt Daumen nach oben, unterhaltsame Show. Ja, für mich auch Daumen nach oben, außer dem Diven-Match, alles unterhaltsame, gute Matches. Genau, schade, dass ich das Dark-Match nicht gesehen habe, weil das war bestimmt 5 Sterne. So, dann fragte Raw vom 31. Januar 2011 aus dem Dunkin' Donuts Center in Providence, Rhode Island. Dunkin' Donuts sind auch immer gut. Ja. Muss ich mal gucken, wo denn Raw geschrieben ist. Wusstest du eigentlich, dass Mystico jetzt bei WWE unter Vertrag steht? Ja, natürlich. Mal gucken, ob der Rey Mysterio ablösen kann. Ja. Geleitet von dem guten Eindruck, den Del Rio da doch macht. Mystico hat ja als erster Lucha Libre 2006 den Preis als bester Wrestler gewonnen. So, und ist außerhalb der WWE der Wrestler, der in Mexiko, also in einer anderen Liga außerhalb der WWE, am meisten quasi Eintrittskarten verkauft hat. Das ist im Prinzip so eine Art John Cena von Mexiko, könnte man sagen. Ja. So, Rob beginnt damit, dass Ricardo Rodriguez mit so einer Mariachi-Band reinkommt. Oh, weißt du die Buys eigentlich von Tables, Ladders und Chairs? Nein. Soll ich dir die Buys mal sagen? Ja, mach das. 211.000 weltweit und 108.000 nur in den USA. Nicht so der Wahnsinn. Jetzt mal gucken, ob hier der Vergleich vom Jahr vorher ist. 18% weniger. Im Jahr 2009 gab es noch 132.000 in den USA und 228.000 weltweit. So. Ja, Ricardo Rodriguez kommt hier mit Mariachi-Band raus. Del Rio lässt sich dann natürlich als Rumble-Sieger feiern und verkündigt dann auch den Gegner, den er für WrestleMania 27 wählt. Dazu kommen dann auch erstmal Miz und Edge raus. Ja, aber Jerry sagt nochmal, dass es ein Schicksal war, in Royal Rumble zu gewinnen. Und jetzt auch sein Schicksal ist, WrestleMania zu gewinnen, der größte World Heavyweight Champion ever zu werden. MVP kämpft demnächst in Japan. 20.02. Sendung. Ich suche gerade nur die Stelle im Observer, wo es um die Raw-Sendung geht. Mach du mal weiter. Ja, also Alberto Rio hat sich für Edge, also den World Heavyweight-Titel, entschieden. Edge gratuliert der Rio für die Entscheidung und verpasst ihm dann auch gleich einen Schlag mit dem Mikro. Das ist auch nicht so nett, ne? Er will dann noch was nachsetzen, ist allerdings durch Miss Alex Riley etwas abgelenkt, sodass Alberto Rio da einen recht harten Tritt nachsetzen kann, sich dann eine Gitarre schnappt, die dann noch im Ring lag. Und die Edge über den Rücken über die Schulter schlägt und dann kommt noch der Cross-Arm-Breaker inmitten des Rings. Was kannst du dazu sagen? Wozu? Ja, ist egal. So, dann gibt es eine Nachricht vom anonymen General Manager. Ah, hier haben wir es. Wann war denn die Raw? Hat die Nachricht, dass es heute Abend nach dem Raw Rumble noch ein Raw Rumble-Match geben wird mit... ja, Teilnehmer des Ganzen sind Randy Orton, CM Punk, John Morrison, R-Truth, Sheamus, John Cena und wahrhaftig auch Jerry the King Lawler, der sich dann natürlich freut, Michael Cole so gar nicht. So, das erste Match war für den WWE Tag Team Title. Da gab es ja letzte Woche das Match, wo Husky Harris und Michael McGillicuddy in diesem Non-Title-Match Morella und Kozlov besiegt haben. Entsprechend gab es dann diese Woche das Tag Team Championship Match und das konnten Santino Morella und Wladimir Kozlov erfolgreich entscheiden via Cobra von Santino Morella gegen Husky Harris. Genau, Husky Harris ist mittlerweile so dick, dass er ganz viele Beschwerden von den WWE-Offiziellen bekommt und deshalb kam dann hinterher noch die Szene mit Randy Orton. Und ja, Randy Orton eilte dann in den Ring, verpasste sowohl McGillicuddy als auch Harris einen sehr gut getimten RKO und hatte dann vor Harris den Punt zu verpassen. CM Punk kam dann mit David Otunga und Mason Ryan raus und hat gesagt, Orton, mach das mal lieber nicht, das wäre für dich nicht wirklich gut. Orton überlegt dann eine ganze Zeit, geht hin und her, aber verpasst letztlich Harris den Punt. Jetzt wird er wahrscheinlich ein paar Wochen nicht zu sehen sein, dann weil er aus jetzt, der Zuschauermenge. Weil er jetzt sozusagen in so einer Abnahmeklinik ist. So. Nächste Szene ist dann die, wo Teddy Biasi mit Maurice reinkommt. Das steht hier übrigens tatsächlich so, dass der Harris ganz bewusst durch diesen Move jetzt eine Weile nicht mehr zu sehen sein wird, weil die WWE von ihm verlangt, dass er abnimmt und in eine vernünftige Form kommt. DiBiase kommt mit Maurice in die Halle, geht zum Kommentatorenpult und fordert von Jerry Lawler den Platz im Royal Rumble Match und er wäre ja das so wie das jetzt und Jerry Lawler ist ja doch eher Vergangenheit und Michael Cole hält da noch einen kurzen Vortrag und meint, Jerry Lawler, der könnte das mit seinem großen Ego doch gar nicht vereinbaren, dass er seinen Raw Rumble Platz abgibt und Jerry Lawler nimmt dem Cole dann das Mikro ab und sagt, nee, den Raw Rumble Platz, den wird er bestimmt nicht abgeben. Den Elimination Chamber Platz. Raw Rumble. Achso, den Raw Rumble, ja, ich war gerade beim Raw Rumble. Ja klar, den Raw Rumble. Stimmt. So, und dann gibt es noch eine Ohrfeige, die Maurice gegen Lawler austeilt. Oder? Ja. Und DiBiase will dann flüchten. Jerry Lawler hinterher versucht so einen Faustschlag, sehr spektakulär aussehend. DiBiase zieht Maurice vor sich, die dann allerdings Ted DiBiase ohrfeigt. Genau. Und Jerry Lawler setzt dann noch einen Schlag nach. Maurice hat aber nicht vorher Lawler geohrfeigt, sondern DiBiase hat den nur geschubst. So. Und der Schlag von Lawler gegen Ted DiBiase war perfekt. So, dann kommt dieses Video, wo der 21.02.2011 eingeblendet wird. Genau, dieses der Tag, dunkle, an dem Undertaker zurückkehrt. Dieses dunkle Video mit Regen, Donner und dann sieht man diese Person in dem schwarzen Mantel, die dann in dieses Haus geht. Weißt du, welches Match für Undertaker bei WrestleMania geplant ist? Weißt du es? Ich frag nur. Weißt du, was geplant ist für ihn? Bei WrestleMania? Ich weiß nicht aktuell, was. Also, es gibt zwei Varianten. Wenn der Undertaker bis zu WrestleMania wieder fit ist, soll es ein Match gegen Wade Barrett geben, um den Streak. Und wenn der Undertaker bis dahin nicht wieder fit ist, dann gibt es ein furchtbares 2 gegen 4 Handicap-Match, nämlich Undertaker im Tag-Team mit Kane gegen quasi The Core. Also Wade Barrett, wer ist da noch drin? Das erste war mir bekannt, das zweite, das klingt recht schrecklich, das wusste ich nicht. Ja, das ist nur, wenn Undertaker wirklich so noch so angeschlagen ist, dass er nicht kämpfen kann. Und dann kommt noch dazu, dass es dann tatsächlich so ist, dass Kane die meiste Zeit im Ring sein wird und Undertaker nur so ein paar wichtige Spots da machen wird. Das sollen sie nicht machen. Naja, das hängt davon ab, wenn er halt verletzt ist, gibt es vielleicht keine andere Möglichkeit. Das wird noch, dann aber noch in The Core sind Justin Gabriel, Heath Slater, Ezekiel Jackson und Mason Ryan. Genau, gegen die vier geht's dann, glaube ich. Ich weiß nicht, was da mit Wade Barrett ist. Es sind 5 insgesamt, ja. Ja, aber es soll, glaube ich, 4-2 sein. So, die Bella Twins setzen sich zu den Kommentatoren. Das nächste Match ist mit Daniel Bryan. Gegen Tyson Kidd. Kim steht auch am Ring und Daniel Bryan kann ohne Probleme Tyson Kidd via Aufgabe im LeBellock besiegen. Nach 1 Minute 46. Ja, und nach dem Match kommen die Bella Twins dann nochmal in den Ring und es gibt noch einmal einen Brawl mit Gail Kim, wo dann einige Referees kommen und die mit zusammen mit Daniel Bryan versuchen, die drei Dieben voneinander abzuheilen. Ja, dämliche Storyline. So, dann kam zur ersten Stunde, die erste Stunde Main Event, Champion vs. Champion Landtag Match. 8 Minuten 52. Der Must Be a Winner. So wurde das vom GM geordert. Aber es wirkt nicht wie etwas Besonderes, obwohl Champion gegen Champion sollte ein besonderes Match sein. Es wirkt wie ein 0815-Match halt in der Halbzeit von Raw. Und es ging ja auch nur 8 Minuten 52, also auch für so ein Match zu kurz. Und zum Ende des, fand ich jetzt nicht zu kurz, zum Ende des Matches war Cena oben auf, ja wahrscheinlich, ich glaube, der gleichen Plattform, wo Randy Orton zuvor auch schon stand, als er da geflüchtet war und hat das Publikum ein bisschen dazu angezettelt, Mrs. Awful zu rufen. Was heißt denn awful übersetzt? Ja, schrecklich. So genau, in die Richtung. Statt awesome. Dann hat Edge den Spear gezeigt und The Miz gepinnt. Genau. So, dann gibt es den Werbespot, dass Stone Cold Steve Austin Moderator der neuen Tough Enough Staffel sein wird. Mhm. Vicky Guerrero kommt heraus und macht so einen kleinen Teaser für SmackDown. Alle sollten am Freitag SmackDown gucken, denn da wird Edge seinen Titel auf eine ganz neue Art und Weise, die es so noch nie gab, verteidigen müssen. Nach TNA-Art. Ja, sozusagen. So, dann kam das nächste Match, ein Divas Tag Team Match. Michelle McCool und Layla besiegen Eve Torres und Natalya. In 2 Minuten 41 durch einen Kick von Michelle McCool gegen Eve Torres irgendwie ins Gesicht. Und Layla hat dann nach dem Diamond Dust den Pin angebracht. Ich weiß gar nicht, was der Diamond Dust ist. So heißt ihr Move? Was ist denn der Move von Layla? Ich weiß das nicht. Die hat einen eigenen Finishing Move? Ich weiß es auch nicht. Ist das irgendwie so ein Leg Drop? Wahrscheinlich. Diamond Dust heißt ja Diamantenstaub. Aber da kann ich nicht so einfach. So, das nächste Match sollte eigentlich Mark Henry und Gage Crash. Ach, nee, Moment. Der Move heißt offiziell, wo bei anderen Wrestlern Diamond Dust, aber bei ihr nennen sie den Move Face Off. Auch komisch. Naja, jedenfalls kamen dann die Usos raus. Ja, Mark Henry und The Great Khali gegen die, die Usos kamen nicht raus, die waren schon draußen. Und die sollten auf Mark Henry und The Great Khali treffen. Die ganze Zeit schon draußen? Ja, die standen schon auch im Ring. Auch bei dem Match davor mit den Frauen? Die standen schon im Ring, den Entrance konnte man als Fernsehzuschauer aber nicht sehen. Ich habe den gesehen. Das ist nicht möglich, Thomas. Gut, ich war ja auch live da. So, ja, und dieses fantastisch klingende Match hat der Referee dann... Gegen wen sollen die dann kämpfen? Ja, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Gegen wen, ne? Ja. Und diese fantastische Match-Ankündigung machte der GM dann noch besser, denn das Ganze wurde zu einem Dance-Contest umgeformt, wo beide Teams dann fantastisch getanzt haben und Mark Henry und Great Khali dank dem WWE Universe gewonnen haben. Danach gab es noch eine Attacke von den Usos, aber Khali und Henry konnten sich da natürlich helfen. Genau, und dann kam zum Ende des Programms der Rumble. Nee, da kommt noch ein bisschen was. Was kommt denn noch? Aber so, da kommt nochmal das mysteriöse Video. Dann sehen wir einen Filmtrailer zu dem neuen Film mit Triple H. Oh ja, das Chaperone. Das sieht auch nach einem Katastrophenfilm aus. Ich glaube, der Film wird wahrscheinlich noch weniger Zuschauer als Knucklehead haben. Und Knucklehead hat, glaube ich, im Kino in den USA 5 Zuschauer gehabt, ne? Nee, ich glaube, der wird mehr Zuschauer haben. Ich glaube das nicht, weil der Film sah nach gar nichts aus. Das sah irgendwie wie Murks aus, wo man sich den Trailer anguckt und nach der Hälfte des Trailers sagt, jetzt weiß ich, wie es ausgeht, dann muss ich jetzt mir nicht weiter angucken. Das ist bei dem WWE-Film generell so. Aber bei dem ist es mir besonders aufgefallen. Nee, also Legendary fand ich den Trailer besser. Legendary ging, aber ich fand Knucklehead genauso schlimm. So, dann wurde schon angekündigt, was denn dieses tolle Match bei SmackDown sein soll. Ich dachte, das kommt erst wirklich bei SmackDown, damit die Leute alle einschalten. Edge und Kelly gegen Dolph Ziggler und Laykool in einem Handicap-Match und dabei steht der World-Title auf dem Spiel. Das heißt, wenn Laykool Kelly pinnen, dann ist der World-Title bei Dolph Ziggler. Und die Rolle, die Kelly dabei spielt, ist wohl das, was man ursprünglich mal für... Tiffany ist die Geschichte mit Drew McIntyre. Die Sache mit Dolph Ziggler und Edge, das war ursprünglich für Caitlyn vorgesehen. Ach so. Also Caitlyn wird wohl, denke ich, bei der nächsten Entlassungswelle nach WrestleMania, wird es ja wieder eine geben, mit dabei sein. Naja. So, dann kam der von dir angesprochene Raw Rumble Match. Entrance-Reihenfolge, John Morrison. Wie fandst du, dass das so kurz nach dem Royal Rumble ein Raw Rumble gemacht wurde? Nicht weiter schlimm. Fandst du es gut oder nur nicht weiter schlimm? Nicht weiter schlimm. Okay, aber auch nicht besonders gut. Nö, ich meine, es wurde vorher schon gesagt, wer mit drin ist. Es war keine Überraschung heute. Also das Match war ja das Beste an dem Abend. Das Match war überraschend gut. Das ging auch recht lange. Ich habe hier was stehen von 18 Minuten 18. Ja, hier steht 18 Minuten 15. Also es kommt ungefähr hin. Ich habe also ordentlich Zeit gehabt. Und es war auch wirklich überraschend gut. Es gab sehr viel Konter und hin und her. Und so war wirklich spannend gemacht. So, Entrance, und John Morrison war wieder sehr gut. Entrance-Reihenfolge war John Morrison, Sheamus, John Cena, CM Punk, R-Truth, Jerry Lawler, Randy Orton. Ja, John Morrison wurde wieder so dargestellt, als ob man den gar nicht eliminieren könnte. Der hatte noch so eine Szene, wo der dann mit den Händen, beiden Händen da auf dem Boden stand, statt mit beiden Füßen und sich dann wieder reingerobbt hat. Und einmal hat er so eine Szene, wo er sich mit den Füßen quasi nur noch am untersten Seil so festgeklammert hat. Mhm. Also hatte einige so Szenen. Und es gab diese Szene mit diesem Skin the Cat, warum auch immer das so heißt, wo John Morrison und R-Truth gleichzeitig hingen. Und die sollten dann auch gleichzeitig mit diesem Skin the Cat-Move rein. Und war für John Morrison natürlich auch kein Problem. Aber R-Truth hat, glaube ich, 3 Versuche gebraucht, bis er es geschafft hat. Ah, 2, aber super sah es da nicht gerade aus. Und das Synchrone, was man sich eigentlich versprochen hatte, war natürlich da auch weg. Ja, am Ende gab es dann so ein paar Brawlereien und zuletzt standen dann Sheamus und Jerry Lawler im Ring. James wollte diesen, ja, Bro-Kick war es, glaube ich, zeigen aus dem Ring heraus. Gegen John Cena. Also die beiden haben sich so ein bisschen an der Ringmatte geprügelt und Cena hat dann das Ringseil runtergezogen und ist dann zusammen mit Sheamus irgendwie rausgefallen, sodass auf jeden Fall Jerry Lawler als Letzter am Ring stand und gewonnen hat. Genau, davor gab es noch eine Szene, deshalb hat die es für mich gerade ein bisschen verloren. Die war, denke ich, wichtig auch für das WrestleMania-Match dann. Da gab es noch, als Orton rauskam, ist Punk unter den Ring irgendwie geklettert und dann hat Orton ihn überall gesucht und ihn da unter dem Ring rausgezogen und auf ihn eingeschlagen. Also da wird jetzt irgendwie aus der Punk-Cena-Fehde schnell eine Punk-Orton-Fehde gemacht, damit man für WrestleMania noch ein gutes Match hat. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm. So, das heißt jetzt einmal Klartext für Elimination Chamber. Wir werden bei Elimination Chamber ein WWE Championship Match zwischen The Miz und Jerry Lawler sehen. Die Raw Elimination Chamber wird alle 6 Superstars beinhalten, die jetzt bei dem Raw Rumble Match nicht gesiegt haben. Also alle anderen 6. Und das wird ein Number One Contender Match und entscheiden, wer den WWE Championship WWE Champion bei WrestleMania treffen wird. Und die SmackDown Chamber ist ein World Heavyweight Championship, da das SmackDown WrestleMania Match mit Alberto Rio durch den Rumble ja schon feststeht. Mhm. Und wer genau in der SmackDown Chamber drin ist, das werden wir mit unserem SmackDown Review hier nochmal nennen. SmackDown vom 4. Februar 2011 aus dem Nassau Veterans Memorial Coliseum in Long Island, New York. Soll ich dir sagen, wie viel Zuschauer da waren? Wo? In dieser Halle? Machen Sie das. 6.500, ganz schwache Zuschauerzahl für New York. Ja. Ja. Da war ja das öfteren Mal, das bei Weeklys nicht so extrem viel drin. Und pass auf, die haben erst NXT gemacht. Ja. Und dann, jetzt muss ich mal gucken, was überhaupt mal weitergeht, wann die überhaupt mal SmackDown ankommen. Dann haben sie auch noch Superstars gemacht, scheinbar. Die armen Leute. Heidewitzka. Und das hört gar nicht auf. Und dann SmackDown. Ja, dann, das heißt, sie haben wirklich, das muss ja dann mindestens 3,5 bis 4 Stunden gegangen sein. 4 Stunden. Ja. NXT und Superstars gehen jeweils 1 Stunde und dann fast 2 Stunden SmackDown. Ja, aber bei SmackDown sind immer die Werbepausen, die dann später eingespielt werden. Das heißt 3,5 bis 4, aber wahrscheinlich gibt es in der Halle dann noch ein paar Umbauphasen wegen NXT-Logos raus und SmackDown-Logos rein und Superstars-Logos. Ja, und also den 4 Stunden. Dann, den Ring-Fan, extrem viel schon. Ja, wahrscheinlich über 4 Stunden, wahrscheinlich sogar. Vielleicht gibt es ja auch noch Dark-Matches. So, ja, Booker T kam direkt zum Anfang von SmackDown raus und wurde als neuer Kommentator vorgestellt. Der wurde recht bejubelt und setzte sich dann zu Michael Cole und Josh Matthews. Wie fandst du denn Booker T als Kommentator, Thomas? Das kann ich nicht sagen, ich habe die Sendung ja nicht gesehen. Ach ja, Mist. Ja, ich fand ihn ganz okay. Er musste sich teilweise, vor allem am Anfang, erst noch so ein bisschen da reinleben, aber finde ich auf jeden Fall gut, dass man jetzt auch jemanden hat, der da auch anderer Meinung als Michael Cole ist. So ein Ich muss mal gerade was sagen. Das ist, glaube ich, was hier ich habe. Das ist ja der SmackDown von gestern. Das ist hier gar nicht das SmackDown. Das, was ich hier gerade gesagt habe, das SmackDown vom 28.01. Das ist ja super. Also den Freitag davor. Ich dachte nämlich gerade, weil hier steht irgendwie Go-Home-Show und irgendwie Vicky kam raus. Das fing noch gar nicht so an. Also haben sie wohl diese 3 Shows. Das gilt dann wohl für die Show davor. Okay. Auch mit. Aber das ist ja komisch. Das war auch im Nassau-Kolosseum. Weil hier steht nämlich Notes from the 2-1-Taping, also 1. Februar-Taping, at the Nassau Colosseum. Und das war auch Nassau Colosseum, was du sagst. Das Taping war aber auch vom 1. Februar. Aber US-TV-Ausstrahlung hatten halt 4. Februar. Naja, ist ja auch egal. So, Dolph Ziggler und Vicky Guerrero kamen zum ersten richtigen Promo raus und Vicky spielte dann nochmal den Main-Event an, Edge und Kelly gegen Dolph Ziggler und Lakewood. Kelly kam dazu heraus, beziehungsweise wurde von Vicky Guerrero rausgebittet, denn... Rausgebeten. hier rausgebeten. Soll ich dir sagen, welche DVDs als nächstes anstehen bei WWE? Nein, ich möchte das jetzt hier durchgehen. Achso, erzähl mal was. Was ja, war und, bei SmackDown? Und, das ist ja interessant. Vicky hat sich dann, war dann recht wütend darauf, dass Kelly letzte Nacht, nicht vor fast einer Woche beim Royal Rumble, sie da fertig gemacht hatte und so einen Titelgewinn von Dolph Ziggler verhindert hätte und deshalb gäbe es heute auch dieses Match. Und Kelly ist auch recht wütend, verpasst Dolph Ziggler eine Ohrfeige und schreit Vicky ziemlich an. Und dann kommt noch Leiko dazu und Edge macht dann letztlich den Save und verlässt mit Kelly den Ring. Das ist ja auch komisch. So, das erste Match. Ein weiteres Non-Title Tag Team Match, wo also wieder so ein Number One Contender Match. Und schon wieder haben wir einen neuen Number One Contender. Justin Gabriel und Heath Slater von The Core haben Santino Rallon und Wladimir Kozlov via 450 Splash von Gabriel gegen Kozlov besiegt. Ja. Da wird es dann wohl, ja, ich denke, bei Raw das Tag Team Match von geben. Oder ob die das bei der Elimination Chamber machen? Nein, eindeutig nicht. Aber die bräuchten schon nochmal das ein oder andere Match, glaube ich, ne, für die Chamber. Ja, aber nicht sowas. Zwei Chamber, ein Titelmatch, ein Frauenmatch, sind sie bei vier Matches. Ja, da wird sich schon was finden. So, dann ist das erste Qualifying-Match für die Elimination Chamber zwischen Kofi Kingston und Drew McIntyre. Und da meldet sich dann am Ende... Telefon. Da meldet sich dann zum Ende des Matches hin Del Rio auf dem Titantron und lenkt da Kingston ein bisschen ab, grinst so ein bisschen und Drew McIntyre kann dann den Future Shock DDT erfolgreich zeigen und qualifiziert sich für die Elimination Chamber. Wieso klingelt deine Uhr denn um 16.30 Uhr? Hast du da also Samstag? Ist das wegen Aufnahmevorbereitung? Nee, ich weiß nicht. Weil wir nicht sonst ja gegen 5 aufnehmen? Nee, deshalb nicht. Nee, gegen 6 meistens. Nee, deshalb ist es nicht. Achso. So, dann kommt nochmal das Video von Raw. Welches Video von Raw? Ja, das nicht mit der nicht identifizierbaren Person im Schwarzen. Wegen der Rückkehr vom Undertaker. So, ja. Dann kommt das dritte Match. Das ist wieder ein Elimination Chamber Qualifying Match. Du musst dein Virenprogramm mal aktualisieren. Ich sehe gerade hier, rotes X, Antiviren nicht aktualisiert. Kein Wunder, dass der Rechner so lahm ist. Sind die ganzen Viren, die da drauf laufen. Nee, das können auch andere Sachen sein. Das muss nicht unbedingt das Virenprogramm. Sollen wir mal gucken? Nein. So, und... Aber der Hintergrund gefällt mir. Nächsten Match konnte Rey Mysterio Jack Swagger besiegen via Roll-Up. Wer hat Jack Swagger besiegt? Rey Mysterio, der ist also auch in der Chamber. Genau. Also so. Sind Drew McIntyre und Drew McIntyre und Rey Mysterio bisher, ne? Mhm. Gut. So, dann gibt es ein Backstage-Segment, wo Edge mit Kelly spricht und Edge... ist da so ein bisschen besorgt gegenüber Kelly, dass die, weil die ja heute auch seinen Titel mit auf dem Spiel hat. Auch. Aber ist halt typisch TNA. Sie könnte gepinnt werden und er verliert seinen Titel. Genau, und da macht er sich Sorgen drüber. Er sagt, okay, zwei Frauen und du dann, das und Kelly interpretiert das dann direkt so, dass Edge genauso wie Drew McIntyre ist und ihr nicht zutraut und geht dann wütend weg. Edge versucht das natürlich noch zu schlichten. Genau. So, dann gibt es bei SmackDown auch wieder so ein Segment mit Ricardo Rodriguez und Alberto Del Rio, die so eine Piñata-Feier haben. Da hängt schon die ganze Zeit so eine Piñata über dem Ring, die so... Was ist denn eine Piñata, Mirko? Ja, so ein Dingens, wo so ein Figürchen ist es ja eigentlich. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein Pferd oder ist auch egal. Ein Pferd? Ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall so eine bunte Gestalt, Figur, ein Pferd, Skulptur. Ein buntes Pferd, ja. Ja, kann, glaube ich, ist. Ja. Ist aber egal. Auf jeden Fall sind da drin Süßigkeiten und so und da kann man dann mit so einem Stock drauf rumkloppen und irgendwann kommt die dann raus halt. Und das hängt immer oben irgendwo. Ja, das hang da schon die ganze Zeit über dem Hing. Ja, Entschuldigung. Hing da schon die ganze Zeit über dem Ring. Vielleicht macht man das bei Money in the Bank, dass da statt der Contract da die Piñata hängt. Ja, und es war und wer gewinnt, kriegt von und hinten. Da kann er die essen und im nächsten Jahr kann er nicht mehr beim Money in the Bank teilnehmen, weil er durch die ganzen Süßigkeiten so dick geworden ist, dass er die Leiter nicht mehr hochkommt. Was meinst du wohl, was mit Matt Hardy passiert ist? Genau. Matt Hardy hat bei TNA einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ui. Und der soll auch in den Hausshows extrem schlecht sein. Ja. Das ist wirklich bitter, so einen Absturz mitzuerleben, wenn man bedenkt, wie gut der früher mal war. Auf der Piñata war übrigens der Slogan von WrestleMania 27 drauf. Und dann kamen Hornswoggle und Rosa Mendes. Ich dachte erst, das wäre Eve Torres, aber das wurde mir dann natürlich per Kommentatorenpool erklärt. Und Hunter und Smoggle bekamen dann auf Wunsch von Dario die Augen verbunden und so einen Stock in die Hand, sollte dann die Piñata suchen und zerstören. Die hingen dann erst so weit um, dass er gar nicht drankam. Da haben sich dann Dario und Rodriguez einen Scherz draus gemacht, haben gelacht, sie dann weiter nach unten kamen. Hornswoggle hat den Stock dann letztlich Dario zwischen die Beine gehauen, geschlagen. Das ist ja auch nicht nett. Und hat dann erst nach Süßigkeiten gesucht, dachte, da wäre was. Und Dario hat dann... Jetzt die 45 Minuten sind gerade um. So, ja. Das geht aber jetzt deutlich besser mit dem Bildschirmschoner, oder? Ja, klar. Mhm. Und Kofi Kingston kam dann raus und machte den Save. Die Rettung quasi. Ja. Kofi Kingston. Aber ohne Erfolg, denn Rodriguez lenkte Kingston ab und Dario konnte dann mit dem Piñata-Stock auf Kingston einschlagen und ihn dann in den Cross-Armbreaker nehmen. Ja, Kofi Kingston hat noch gar kein Match bei WrestleMania, weil es ist im Moment noch nicht ganz klar. WWE weiß noch nicht genau, ob es Money in the Bank geben wird oder nicht. Ich hoffe ganz stark drauf, denn das ist ein wichtiger Teil von WrestleMania. Wenn es, wenn WWE Money in the Bank macht, dann sind Kofi Kingston und Dolph Ziggler mit drin. Ja. Wenn nicht, dann muss man mal gucken, ob Dolph Ziggler noch ein Match bekommt. So, an sich hier auf jeden Fall ein nettes Promo, mal abgesehen davon, dass man hier Hornswoggle schon wieder mit reinbringt. Das müsste nicht sein. So, dann kommt das nächste Elimination Chamber Qualify Match. Kane kann hier Chavo Guerrero ganz schnell via Schocksim besiegen. Das wurde von den Kommentatoren auch schon so gesagt, dass Chavo hier keine Chance hätte. Jobber Match. Ja, Bugatti meinte noch, die Chance ist recht klein, aber könnte natürlich passieren, dass Chavo da seine Größe ausspielt, seine Schnelligkeit und. Wie war Bukati im Kommentar? Ja, hat mir gut gefallen. Anfangs musste er sich noch einleben, aber später kam dann mir, fand ich gut. Ist eine Bereicherung auf jeden Fall. Die Rolle soll ja so ein bisschen sein wie bei Jerry Lawler, dass er... Genau, er ist gegen Michael Cole zusammen mit Josh Matthews. Genau, und dass er auch gelegentlich durchaus noch in so Segmenten wie jetzt Jerry Lawler und auch mal in einzelnen Matches in der Storyline mit auftaucht dann. Das wäre auch schön. Ja. Kann er ja mal ein Tag-Team bilden mit Jerry Lawler. Ist ja noch relativ fit. Gegen Michael Cole und Alex Riley. Ja, die Fehde zwischen Jerry Lawler und Michael Cole, die soll irgendwie bei WrestleMania tatsächlich auch dann stattfinden. Aber die wie Vince McMahon gegen Donald Trump mit so eigenen Leuten, die dann ausgesucht werden. So nee, Booker T gegen The Miz zum Beispiel dann. Also Jerry Lawler wird auf jeden Fall bei WrestleMania sein erstes WrestleMania-Match haben, aber ist jetzt noch nicht klar, wie das mit Michael Cole dann reinkommt. Ob er dann zum Beispiel gegen Alex Riley kämpft und dann Michael Cole irgendwie Special Referee oder sowas ist. Mhm. Das könnte passieren. So, das nächste Qualifying-Match für die Elimination Chamber. Hier kann Wade Barrett Big Show via DDT besiegen. Da greifen alle The Core-Mitglieder ein in das Match. Ezekiel Jackson kann da wieder diesen coolen Power-Slam gegen Big Show zeigen, der doch recht gewaltig aussieht. Das ist dann nur der Tooth-Count und Wade Barrett zeigt dann noch einen DDT und kann damit Big Show pinnen, ist also auch in der Elimination Chamber. Ja. Und Ezekiel Jackson verpasst Big Show dann noch einen weiteren Slam. Ja, das ist ja mal ein Ding, ne? Ja. So, Edge und Dolph Ziggler werden sowieso auch an der Elimination Chamber teilnehmen. Mhm. Das heißt, folgende Leute werden in der SmackDown Elimination Chamber um den World Title teilnehmen. Geht es um den World Title, ja. World Heavyweight Championship. Ja, Edge, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Kane und Wade Barrett. Und der Gewinner davon wird dann... Edge sein. Ja, das wahrscheinlich auch. Der Gewinner wird dann auf jeden Fall bei WrestleMania auf Alberto Rio um den Titel treffen. Ja. Bei Raw ist es dann ja so, da wird der Number One Contender erst in der Elimination Chamber ausgekämpft, da der Royal Rumble ja von einem SmackDown Superstar gewonnen wurde. Genau. So, und da kam das sozusagen der Main Event. Das Hauptereignis des Abends. 3-on-2-Handicap-Match um den WWE World Heavyweight Title. Ein TNA-Booking-mäßiges Match, was furchtbar, ich allerdings... wirklich furchtbar. Nee, was ich ehrlich gesagt nicht so schlimm finde, da man hier zumindest mit Vicky Guerrero, die ja Dolph Ziggler gerne möglichst schnell und einfach den Titel geben möchte, auf jeden Fall einen vernünftigen Grund dazu hatte, was aber bei TNA ja nicht so wirklich der Fall ist. Ja, bei TNA gibt es aber auch dann immer einen Grund dafür. Was denn? Ja, irgendwelche albernen Gründe lassen sich immer einfallen. Ja, was du das anderes sagen wolltest. Ja, nee, ich habe mich gerade gefragt, weil du sagst, weil du anfängst zu sagen, aber hier finde ich das nicht so schlimm, warum du das bei TNA schlimm findest und bei WWE nicht. Ja, weil es hier recht guten Grund dafür gab mit Vicky Guerrero. Ja, aber logisch ist das auch nicht. Wenn Vicky Guerrero alles so machen kann, wie sie möchte, dann hätte sie doch auch sagen können, Hier, Edge tritt gegen 10 Leute an und wenn einer von diesen 10 Leuten ihn pinnt, dann kriegt Dolph Ziggler den Titel. Wäre doch dann einfacher gewesen. Man muss in so einem World Heavyweight Championship Match ja auch den Titelträger mit reinbringen. Und ja, wäre ja dann. Edge gegen 40 Leute. Das, ich glaube, sowas darf man nicht. Ja, klar darf man das. Wieso darf, wenn man 2 gegen 3 darf, dann darf man auch einer gegen 20. Nee, ich glaube, das darf nicht. Das ist in WWE-Regeln vermerkt, das darf natürlich nicht. Also im Regelbuch steht es nicht drin. Doch, also... Ich habe es ja gelesen. Wenn man so denkt, dann könnte man eigentlich fast jedes WWE-Match irgendwie verdammen. Nee, das kann man nicht sagen. Also naja, die 1 gegen 1 Matches, die da auf der Karte an demselben Abend waren, die waren okay. Ich fand übrigens, jetzt kommt mir wieder in den Kopf, ich fand das Steven-Match bei Rumble doch nicht so dolle. Dieses Steven-Match war recht gut. Weil sich die recht viel... Welches Steven-Match jetzt? Ach so, ja, mit der Edge. Teil hier. Mit Edge und Dolph Ziggler. Die Dieven. Die beiden Dieven. Edge. Wie weil die sich recht... Man nennt sie auch Edgy und Dolphy. Ja. Also Edgy und Dolphy. Es gab einen zusammen mit Kelly und Lily oder wie sie heißt, gekämpft. Ja, es gab eine recht lange Heal-Phase. Also Dolphy im Wesentlichen. Ich meine jetzt eigentlich bei den Dieven. Ach so. Und nicht bei den Dieven. Ja, bei den Dieven. Dolphy. Dolphy und Michelle und Layla. Und letztlich kann Kelly Kenny dann ja wieder so ein bisschen die Oberhand gewinnen, will Edge eigentlich aber nicht eintaggen, sondern zeigt selber den Spear gegen Layla und kann die dann erfolgreich pinnen und war damit Edge, hat Edge weiterhin den Titel. Ja, war Edge überhaupt mal im Ring? Ja, natürlich, anfangs. Ich habe den Eindruck gehabt, sowohl bei Raw als auch bei Royal Rumble, dass er immer noch ein bisschen Ausdauerschwierigkeiten hat. Er hat teilweise sehr, sehr schwer geatmet. Ja, also das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. So, und Vicky Guerrero ist entsprechend natürlich wütend, dass das Spear doch gezeigt wurde. Es war nicht von Edge, aber von Kelly Kelly. Und dass Dolph nicht den Titel hat. Kam im Ring und feierte Kelly Kelly. Und nächste Woche wird es ein weiteres Rückmatch geben im World Heavyweight Title mit Dolph Ziggler und Edge. Und es wird ein Special Guest Referee geben, und zwar sie selber. Was mir nicht gefällt, ist diese Sache mit dem Spear. Der ist irgendwie beim Royal Rumble verboten gewesen. Dann bei Raw konnte Edge aber ohne Probleme mit dem Spear gewinnen. Ja, aber das ist nicht SmackDown da. An demselben SmackDown-Abend, als er verboten wurde, hat Edge noch ein paar Mal außerhalb des Rings den Spear gezeigt. Jetzt am Freitag war der Spear wieder... Das war aber ja nicht außerhalb. Da wurde es dann ja nicht direkt für SmackDown verboten. Da wurde es ja für das Titelmatch bei Raw verboten. Das wurde beim Royal Rumble verboten. Das wurde ja auch so gesagt. Und jetzt am Freitag war der Spear wieder verboten, aber nur wenn Edge ihn zeigt, als Kelly Kelly ihn gezeigt hat, war er nicht verboten. Das war ja wieder der Witz dabei. Also das ist alles für mich ein bisschen... chaotisch und durcheinander. Als Kelly Kelly gefeuert wurde, verließ er dann übrigens weinend den Ring und Edge stand da dann hinter Vicky und war recht wutentbrannt und wusste nicht so recht, was er machen sollte. Und dann kam halt diese Ankündigung mit Special Guest Referee Vicky für das nächste Rematch. Und dann kam eine höllische Lache von Vicky und Dolph Ziggler hat da dann kam von hinten und hat Edge den Zigzag verpasst. Und dann kam diese höllische Lache von Vicky, die aus einem Horrorfilm kam und das war schon wirklich ein fieses Ende. Also die Kinder, die werden mit Tränen in den Augen die Arena verlassen haben und werden von den höllischen Lachen von Vicky geträumt haben. Ja. Sehr, sehr gutes Ende. Richtig höllisch. Also wenn du dir das anguckst, es war perfekt. Ich werde mir das glaube ich nicht mehr angucken. Ich weiß ja jetzt, wie es ausgegangen ist. Also sowohl Raw als auch SmackDown waren beides gute Sendungen. Raw war okay. Ja, Raw war okay. SmackDown war, glaube ich, sogar noch ein Ticken besser. Würde ich mal behaupten. Würde es dich interessieren zu wissen, welche DVDs als nächstes vom WWE veröffentlicht werden? Ja, sag das doch einfach mal. Also, es gibt am... Das sind jetzt aber die Veröffentlichungen... Es kommt ja bald eine Big Show DVD, ein 3-DVD-Set. Das ist ja das Tollste. Das sind aber jetzt die Veröffentlichungsdaten aus den USA. Also als erstes Big Show im Februar. Ja. Dann natürlich Royal Rumble. 3 DVDs übrigens, sogar Big Show. Ich weiß nicht, was da alles draufkommt. Du, der hat damals, da könnte ich mir sogar, also wenn WWE sich mal endlich trauen würde, ein bisschen mehr was aus der WCW noch da drauf zu packen, können sie eine ganze Menge machen. Der hat ja damals als The Giant in WCW eine ganze Menge gemacht. Unter anderem da diese sehr mysteriöse Fehde mit gegen Hulk Hogan. Da kann man schon schöne Sachen machen. Und als er kam dann, als er von der WCW zu WWE gewechselt ist, da die Sachen mit Stone Cold Steve Austin, also wenn sie mal ein paar ältere Sachen zeigen würden, da sah er ja auch noch ein bisschen fitter aus, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich vermute, die werden eine DVD alte Sachen und dann ab der zweiten DVD irgendwie so ab 2003 bis 2005 machen. Ja. So, dann kommt Royal Rumble, dann kommt The Chaperone. Der Film wird wieder nur in so gut wie keinem Kino, nur ganz wenigen Kinos gezeigt und dann aber mehr oder weniger direkt auf. Ich weiß gar nicht, warum WWE noch Filme DVD dreht. Das kann sich doch gar nicht lohnen für die, oder? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man durch die DVDs doch so viel Geld verdienen, dass sich das lohnt. Aber pass auf, das wusste ich noch nicht und ich weiß nicht genau, was dahinter steht. Am 15.03. in den USA, das interessiert mich. True Story of WrestleMania. Das klingt ja so ein bisschen wie eine Dokumentation über die Geschichte von WrestleMania. Das True könnte Story interessant sein. WrestleMania, das klingt so nach geheimen Sachen, die Backstage ablaufen. Ja, weiß ich nicht. Dann Elimination Chamber. Klingt auf jeden Fall interessant, so eine Doku wirklich, wenn das wirklich nur Doku ist und nicht noch irgendwelche unnötigen Matches, das wäre schön. Ja. So einen wie zum Beispiel der Monday Night Raw, wenn man dann wirklich eine DVD und dann vielleicht ein, zwei Zusatzmatches. Es gab, ich glaube, bei WrestleMania 19, da gab es auch schon so eine Dokumentation über WrestleMania, aber mehr dann die Matches, oder nicht? Oder war das, ich glaube, das war bei 20? Ja, das war 20 und dann die Dokumentation wie WrestleMania 19. Ja, das war das eine. Da gab es zwei Sachen auf der DVD. Den größten, das wurde von Ric Flair kommentiert. Ja, genau. Das meinst du sicher. Und dann gab es aber auch noch einen Dokumentationsfilm, so 3/4 Stunde, mit Jesse Ventura eben als Kommentator. Und da wurde so ein bisschen die Hintergründe von WrestleMania. Also wirklich so. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. So die Produktion, wie es aufgebaut wurde, diese Schwierigkeiten, die medizinischen, die irgendwie Stone Cold Steve Austin hat, solche Geschichten. So, dann gibt es Elimination Chamber, WrestleMania, pass auf, dann 10.5. That's What I Am, Orton Movie. Was? Das ist, offensichtlich hat Randy Orton auch einen Film gemacht und der heißt That's What I Am, genau wie The Chaperone. Der kommt am 10. Mai. Dann gibt es... Ich habe auch noch nichts von gehört, wann hat er den denn gedreht? Pass auf, dann kommt, vielleicht dreht er ihn auch erst noch. Tja. Kann ja auch sein. Dann kommt, das interessiert mich wieder, Best of Nitro. Also das, was sie mit Raw machen, dann mit Nitro. Extreme Rules, Over the Limit. Dann gibt es zu Ted DiBiase, Million Dollar Man, ein Set. Extreme Rules, Over the Limit, ist das der Pay-Per-View? Der erste Extreme Rules, 31.05. Over the Limit, 21.06. Hatten wir beim letzten Mal auch schon. Das war der mit diesem Auto, diesem Geschwindigkeitssymbol. Das war Over the Limit, aber Extreme Rules. Ja, Extreme Rules 31.05. Achso, ja, okay. Das sind zwei verschiedene. Okay, dann ist. Dann nach dem Ted DiBiase Set. Also was? Ted DiBiase Senior, also Million Dollar Man. Ah, okay. Dann gibt es nochmal Best Cage Matches. Da gab es ja schon mal was. Aber nicht mit vollständig, auch Steel Cages. Hier stehen nur Best Cage Matches. Ja, dann werden es Steel Cage Matches. Das könnte interessant sein, wenn man da wirklich vollständige Matches macht und nicht versucht, möglichst alle Matches draufzubringen und dann viele nur so einen kurzen. Das guckst du. Das sind ganz komische DVDs, die hier angekündigt sind. Ah, gut, dann gibt's Fatal 4-Way, aber dann pass auf. Bending the Rules Edge Movie. Hä? Edge hat auch einen Film gedreht, oder planen die das? Am 9. August. Ja, die drehen jetzt alle nur noch Filme. Pass auf, es geht nämlich lange weiter. Money in the Bank. Aber dann der Edge-Film, ganz kurz noch, der Edge-Film, der könnte ganz interessant werden. Edge so als so ein bisschen psychopathischer irgendwie Bankräuber oder sowas, das könnte ganz interessant sein. Wenn sie nicht wieder eine Comedy machen? Nee, bloß nicht. Also Money in the Bank dann. Best of Raw gibt es die Seasons 3 und 4 im August. Dann ja, da sollte man sich mal Season 1 und 2 kaufen. Die hatte ich schon mal in der Hand. Das sind ja 4 DVDs. Die könnte ganz interessant sein. Gibt es die hier? Ich hatte die bei Mediamarkt mal in der Hand. Oh, da müssen wir gleich... Ach nee, die ist ja nicht hier. So, SummerSlam. Ja. Dann gibt es Randy Orton am 20. September. Ach, das ist ein Set dann, aber das ist dann kein Film. Mhm. Dann, pass auf, Inside Out, Second Triple H Movie. Also der zweite Film von Triple H, 27. September. Nö, nee, oder? Jo. Oh. Ach du Schande, das geht noch weiter. Ja, SmackDown The Best of 2010 and 2011. 11. Oktober. Warum denn nochmal 2010? Das gab's auch schon. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie sich schon gedacht, 2011 wird es nicht so viel Gutes geben, dann machen wir mal lieber zweimal The Best of aus 2 Jahren. So, Night of the Champions, Hell in a Cell, dann gibt es am 8. November schon wieder ein Triple H Set. Was? Da, nee, es gibt doch schon ein Einzelset und ein Doppelset. Beides recht, also ich weiß zum Beispiel dieses 2er-DVD-Set von Triple H King of Kings, das ist relativ schrecklich. Dann gibt es Bragging Rights, dann gibt es 50 Biggest Matches in WWE History am 29. November. Da macht man sich fürs Weihnachtsgeschäft. 15 oder 50? Die 50. Okay, das könnte interessant sein. Aber die werden wahrscheinlich dann nur in Ausschnitten drin sein. Ja, ich weiß nicht. 50 geteilt durch 3 bis 4, das wären 12 Matches pro DVD. Das sind... das ja, würde das passen, wenn... Wenn sie keine langen Matches reinnehmen. Aber wenn sie zum Beispiel mal ein 30 Minuten Iron Match oder sogar das Iron Match zwischen Shawn Michaels und Bret Hart könnten sie da nicht nehmen. Stimmt, das ist schade. Sonst wäre es ja gut gewesen. So ist es. Hat das Triple H DVD-Set irgendeinen Untertitel? Nee, hier steht wirklich nur 3x H. So, dann kommt Blood Brothers. Das ist der nächste John Cena-Film, der irgendwann im November kommt. Nee, oder? Ja. Dann gibt es Austin gegen Rock, The Rivalry. Oh, das ist interessant. Wenn man 13. Dezember. Wenn man da die großen Matches nochmal bringt, weil das wäre sehr interessant. Und dann Survivor Series und Best Pay-Per-View Matches of 2011. Ja, das gab es dieses Jahr ja auch 27.12. schon. 27.12. Der Survivor Series Paper, da wird ja auch schon wieder diskutiert, ob es den überhaupt noch geben soll. Ja, und pass auf, Survivor Series ist ja wieder in Frage gestellt. Ja. In den Aufführungen, in den Listen von WWE, in den offiziellen, taucht es im November als Survivor Series noch auf. Aber auf einer internen WWE-Liste steht jetzt da, wo sonst Survivor Series steht, New Name / Concept to be defined. To be defined. Ja. Bending the Rules, warte mal, das ist der Edge-Movie. Die haben ja auch alle so tolle Titel, ne? Der Edge-Movie, da werden jetzt einige Szenen nochmal nachgedreht oder wurden nochmal am letzten Wochenende in Los Angeles nachgedreht. Mhm. Deshalb war dann Edge auch in diesem Hotel in Los Angeles, wo diese Wrestle Reunion Veranstaltung stattfand. Also der hatte nichts mit Wrestle Reunion zu tun, sondern war da wegen der Dreharbeiten. Mhm. Ja. Da war sonst nichts. Das war sehr interessant. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf den Edge-Film. Das könnte ganz interessant werden. Lawler wird auf jeden Fall ein WrestleMania-Match machen. Ja, da kann man mal von ausgehen. So, jetzt fangen wir Die Frage ist, ob man mit Lawler ein WrestleMania-Match macht, weil man den plant, dann auch langsam so wegzuschicken. Beziehungsweise, dass er langsam Karriereende plant. Ja, mit Mystico, das haben wir ja schon gesagt, ne? Ja. Was sagst du dazu? Ja, bin mal gespannt. Der soll ja sehr gut sein. Sollte der mit oder ohne Maske auftreten? Weil man plant ja schon so ein bisschen die Nachfolge von Rey Mysterio. Und wenn Rey Mysterio als einziger Maskierter weg ist, sollte man einen haben mit Maske? Ja, also mit Maske finde ich schon sehr in Ordnung. Der wird anders heißen. Der Mystico-Name gehört seiner bisherigen Liga CMLL. Das heißt, er wird dann schon was anderes bekommen. Na denn. Also Sting hat, wie gesagt, da nicht unterzeichnet bei TNA. Ja. Undertaker's Sting könnte bei WrestleMania ein Match theoretisch werden. Mhm. Also. Ja. Bisher WrestleMania, Undertaker gegen Britt Barrett oder wie gesagt diese Kane-Geschichte. Bei dem 2 gegen 4 sind dann übrigens geplant als Person Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater, Justin Gabriel. Mason Ryan nicht, ja, nicht. Das dachte ich mir. Ja. Die anderen Matches, die geplant sind, Miss gegen Cena. Also Cena wird wohl die Chamber gewinnen. Ja. Edge gegen Alberto Del Rio. Triple H gegen King Sheamus. Das heißt, Triple H müsste jetzt so langsam da nochmal zurückkommen, ne? Mhm. Randy Orton gegen CM Punk. Und dann soll es wohl noch so ein Trios-Match geben. Das kennt man ja auch viel aus Mexiko. Also im Prinzip dann Tag-Team bestehend aus 3 Personen. Gabriel, Slater, Jackson. Das geht doch gar nicht. Nee, das kann ja nicht sein. Ach so, ja, das müssten sie dann verändern, wenn dieses Undertaker, wenn sie das 2 gegen 4 bei Undertaker machen müssten. Wenn sie das mit 2 gegen 4 mit Undertaker nicht machen, dann ist wohl geplant Gabriel Slater Jackson gegen McGillicuddy, Otango und Mason Ryan. Das klingt alles nicht fantastisch. Also ich denke, ja. WrestleMania wird nicht die größten Barrels haben, weil das klingt jetzt eher nach so einem B-Klasse-Pay-Per-View. Ja, Rey Mysterio gegen Cody Rhodes klingt auch nicht wie der Burner. Nee, und Miss Jerry gegen John Lawler. Cena muss ich nun auch nicht unbedingt sehen. Also ich finde das recht schrecklich, dass man Cena bei den Pay-Per-Views unbedingt immer in ein TL-Match stecken muss. Ja, lass uns mal gucken, ob bei Elimination Chamber noch irgendwas bekannt ist, was nicht im Fernsehen bisher war. Triple H gegen Sheamus würde mich interessieren. Triple H, letzter Auftritt war WrestleMania 26, oder? Als er von Sheamus besiegt wurde. Nochmal was? Triple H, letzter Auftritt bisher war jetzt bei WrestleMania 26, als er von Sheamus besiegt wurde. War das WrestleMania? Nee. Doch. War es WrestleMania? Ja. War danach nicht nochmal irgendein Pay-Per-View? Ich glaube fast nicht, nee. Könnte sein. Das ist dann. Das wäre interessant, das dann bei WrestleMania 27 zum Rückmatch zu bringen. Ja. Sonst noch was? Nee, das andere sind alles Spekulationen. Okay, dann sind wir jetzt ja dann auch schon. Dann gibt es noch hier diese Geschichte mit der Royal Rumble mit 69 und 11 Minuten ist der zweitlängste. Ich dachte eigentlich der längste, aber der 2002er soll wohl noch länger sein. Genau, und interessant ist hier, es geht dann hier in diesem Abschnitt noch im Wrestling Observer um die längsten Matches, die jemals in der WWE-Geschichte stattgefunden hat. Ja. Und da gab es wohl 1964 ein Match im Madison Square Garden zwischen Bruno Sammartino gegen Waldo von Erich. Und das wird aufgeführt mit einer, das ist ein Unentschieden gewesen, mit einer Matchzeit von 81 Minuten, aber da hat man keine ganz genaue Zeitmessung gehabt. Also deshalb wird das nicht so ganz, man sich nicht ganz so sicher. Und dann gab es auch schon mal Bruno Sammartino gegen Pedro Morales im Skistadium. Das wird mit 75 Minuten aufgeführt, ging aber eigentlich nur 65 Minuten. Aber das sind noch Zeit, ne? Das muss ich aber heutzutage nicht mehr haben. The Championship. Ich weiß, dass der Bryan Danielson, als er noch Bryan Danielson war, da gibt es ein Testing the Limits Pay-Per-View. Den habe ich von Ring of Honor. Ich weiß aber nicht mehr, Austin Aries war sein Gegner. Das war auch, glaube ich, ein 90-Minuten-Match. Ich glaube aber, das war irgendwie so two out of three falls oder so. Das müsste man sich jetzt eigentlich nachdem er jetzt bei WWE ist, nochmal angucken. Also ich werde mal die DVD raussuchen und das werden wir dann das nächste Mal, wenn ich hier bin, gucken. Ja. 90 Minuten. Und dann machen wir am besten, kennst du Kayfabe Commentaries? Das ist so ein, also irgendwie so ein Internet-Angebot, da kann man sich so Audiospuren kaufen, also im Prinzip ein Audio-Track, wo die Wrestler, die in einem alten Kampf, zum Beispiel Iron Sheik oder so jemand, gekämpft haben, sind glaube ich beide Gegner dann irgendwie im Studio und kommentieren dann nochmal in Echtzeit ihr Match. Und man kann sich das dann als Ton kaufen und dann quasi das Match abspielen und dann dazu den Ton einschalten, um quasi jetzt den nachträglichen Kommentar. So ähnlich machen wir das dann bei dem Match auch. Weil das hat ja jeder gesehen. So, okay. Mystico war die Geschichte und dann war noch diese Sache mit der Gold-Dingens, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist alles hier Mystico. Okay, dann haben wir jetzt ja auch schon noch Heute Abend ist ja noch UFC. Ja, gegen Vitor Belfort. Naja, das gehen wir jetzt nicht mehr durch, Thomas. Wir sind und da kämpft auch Kim Yamamoto. Ja, So, dann würde ich sagen, wir sind schon einige Zeit jetzt. Aber als die wichtigste Geschichte der Story wird hier mit der Donna Goldsmiths gesagt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt so langsam aus. Das war Rocky Drama 124. Und Thomas darf nochmal ein Schlusswort geben, ein kurzes. Ja, ich bin gleich soweit. Muss nochmal ganz kurz hier durchgucken. Ja. Okay, nächste Woche gibt es dann als Match der Woche Blick in die... Kimbo Slice, der hier als MMA-Kämpfer ja unterwegs war und unter anderem auch bei TUF, also Ultimate Fighter, hat am 5. Februar in Japan sein Pro-Wrestling-Debüt gegeben. Da gab es ja auch Gerüchte, ob der eventuell zur WWE geht. Das ist aber scheinbar nicht der Fall, wenn er jetzt erstmal in Japan gekämpft hat. Table Letter Chairs haben wir schon gesagt. Okay, dann nächste Woche gibt es dann als Match der Woche Raw aus... Raw hatte ein 3,48 Classic-Match der Woche gibt ja das Beste seit langer, langer Zeit. Gibt es dann von No Mercy 2002 ein Helden-Sandwich zwischen Brock Lesnar und Undertaker. Und seit dem 30.08. beste Rating. Und dann beschließen wir diese Sendung auch wirklich. Das war Rocky Drama 124. Wir haben noch gar nicht über TNA Impact gesprochen. Nee, das macht auch nicht. Ich verabschiede mich und Thomas sagt jetzt bitte auch seine Abschlussworte. Sonst muss ich das leider übernehmen. Ja, wir müssten noch mal ganz kurz in Frankreich... wir lassen uns noch mal ganz kurz gucken, wie die Ergebnisse von TNA in Berlin waren. Hast du eigentlich schon erzählt in der Sendung diese Geschichten, dass Ric Flair dann in Deutschland bei der TNA-Show doch gar nicht gekämpft hat? Da gab es... Ja.